Warum sagt ihr so viel, obwohl ihr Scheiße redet? Warum hat im Endeffekt noch keine Ahnung von Musik? Warum bedeutet deutscher Rap heute nur noch Battlekrieg? Warum siegt nicht die Alternative? Alle zusammen, es geht jeder gegen jeden. Warum habt ihr euch verloren in einer Welt, wo warum nur ein Wort ist? Warum begreift ihr Opfer nicht, dass Battle Sport ist? Warum ist es Bockmiss, was ihr schreibt und versucht zu erzählen? Warum gibt es das System? Warum kotze ich auf die Scheiße, die ihr Gangster-Hip-Hop nennt? Warum folgt die ganze Jugend einem Echo-Viva-Trend? Lang verpennt, doch warum? Ich hab einfach keinen Plan. Doch warum soll ich für mein Gras auch noch bezahlen? Warum soll ich sagen, dass es schön ist, wenn eigentlich alles hässlich ist? Warum soll ich sagen, du kannst rappen, wenn es eigentlich gar nicht stimmt? Warum seid ihr alle Gangster, obwohl ihr keine Knarre habt? Und warum stelle ich Quick MCs nicht wie Hitler an die Wand? Warum peitsche ich mit den Zeilen im Battle nicht einmal auf den Takt? Und warum finde ich alle Scheiße, wo man dich viel lieber hat? Warum bist du voll zu Spaß? Warum fick ich dir den Arsch? Warum fängst du zu rappen an, schwule Schwuch? Du bleibst enttäuscht. Warum frag ich dich, warum du Penner hast, dir keine Ahnung. Wenn ich dich zur Rede stelle, kommst du schwuchteln mit Fragen. Ey, du Homo, hast keinen Plan. Warum sagt ihr so viel, obwohl ihr Scheiße redet? Jeder Gangster fängt an, die Eckrennen zu heben. Ich kann sowas nicht verstehen und ich frage mich, warum. Ich seh möchte gern Bettler mit Schaum vorm Mund. Warum seid ihr außer Atem, wenn ihr zwei Lines bringt? Warum nuschelst du dabei mit deinem fetten Doppelkinn? Macht es Sinn, zu verstehen, was ihr meint? Warum nein? Scheiß, Dad, scheiß. Warum sagt ihr so viel, obwohl ihr Scheiße redet? Bist du voll zu Gangster, Alter? Ich hab da nur mal eine Knarre, Mann.